Forderung ist legitim. Wie lang sollen sie noch morden? So viele sind trotz Medizin rückfällig geworden. Doch es gibt eine Therapie und nur die wird sie ändern. Sogar mit Langzeitgarantie. Tod alle Kinder schänden. An der Wand, Stöpsel an der Wand und Feuer. An der Wand, stellt sie alle an der Wand. Viele Täter schlugen zu, das ist nicht zu fassen. Ungestört in aller Ruhe und als geheilt entlassen. Wieder ging es vor Gericht und wieder wird geschlossen. Warum werden auch Schweine nicht einfach nur erschossen? An der Wand, an der Wand. Stellzahl an der Wand und Feuer! An der Wand! An der Wand! Stellzahl an der Wand! Die Forderung ist legitim. Wie lang sollen sie noch morden? So viele sind von Seraphim rückfällig geworden. Man sollte diese Leute nicht mit Samthandschuhen anfassen, sondern ihnen unweigerlich ein paar Kugeln verpassen.